ach wie fein, ach wie fein, wird's in 100 Jahren sein, dann sieht's anders aus, das sieht wohl jeder ein. Mancherlei ist dann neu, wie man sich wohl denken kann, Deutschland, Deutschland, überall heißt es dann. Ja, in Asien, in Australien und Amerika spricht man Deutsch, denn es sind deutsche Kolonien da. Dazu braucht man selbstverständlich eine Menge Militär, Zivilisten gibt's dann überhaupt nicht mehr.